Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist der 14. Januar 2021, unsere erste Folge im neuen Jahr. Ja, wir sind nach wie vor im Lockdown. Ja, wir sitzen auch nach wie vor im Phonodrom mit zwei Armlängen Abstand schräg gegenüber. Genau. Und haben die Tür auf, damit ein bisschen Luftzirkulation ist. Also wir machen eigentlich alles nach Vorschrift. Nach Vorschrift, genau. Ansonsten vermeiden wir auch Kontakt. Also bis auf dich und meine Freundin sehe ich keinen. Ja, ich sehe bis auf einen Freund, mit dem ich ab und zu Videos schaue, auch niemanden. Und der ist auch im Homeoffice, genau wie ich. Ja. Also gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass uns der Virus irgendwie ereilt. Ja, oder sonst definitiv keine Kontakte haben. Kauf auch gar nicht mehr ein. Ja. Wir sind nämlich heute schon beim Thema. Ja. Wir wollen nämlich heute über laktosefreie Milchprodukte sprechen, aber wir wollen das verbinden mit einem Test. Mhm. Wir haben den nämlich noch gar nicht hier. Und genau. Wir wollen uns die liefern lassen. Es gibt nämlich einen neuen Lieferservice in Berlin, für den wir jetzt vielleicht unfreiwillig Werbung machen oder eben keine, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Der verspricht, dass er in 10 Minuten liefert. Genau, also wir werden es live testen. Wir werden es gleich testen. Und dann schauen wir mal, was wird. Ja, es ist, glaube ich, trifft genau in die Kerbe gerade. Ja? Alle Leute sind zu Hause und keiner möchte mehr sich dem Risiko aussetzen. Wir haben ja schon mit anderen direkten Mitbewerber ja schon mal Erfahrung gemacht. Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe ungern in die Lebensmittelgeschäfte hier, weil die doch immer sehr voll sind und da ist doch immer Geschiebe an der Kasse, ist eine Disziplinlosigkeit. Ja. Also es ist wirklich schlimm, die Leute können irgendwie nicht Abstand halten und dann fühle ich mich auch unwohl, dass ich dann immer sage, ja, halten Sie doch mal Abstand. Und genau. So, weil die Leute das dann auch nicht, naja, immer die Masken unter der Nase und sonst was oder gar keine Maske, irgendwie nur so ein Schal um und lautes Palavern und ich, also es ist wirklich nicht schön. Ich finde es auch nicht so doll. Also ich fand im ersten Lockdown war das irgendwie, waren die Leute disziplinierter, gerade an der Kasse, wenn du deinem Wagen stehst, mittlerweile stehen sie ja quasi wieder auf den Hacken. Vorher haben sie höchstens sich ein bisschen Mühe gegeben, die Leute nicht ganz so zu bedrängen, was ich eigentlich sehr angenehm fand. Und jetzt ist es wieder meiner Meinung nach komplett. Es ist wirklich ausgeartet, also wirklich große Disziplinlosigkeit und es ist auch immer viel los. In Nordrhein-Westfalen, als ich bei meiner Mutter war, war es so, dass es vorne so eine Ampel gab und man gar nicht in das Geschäft reinkam. Also sie haben es wirklich versucht zu reduzieren und es war auch einmal eine richtig lange Schlange vor der Tür. Also da läuft es ein bisschen anders. Ich habe das hier noch nicht erlebt in Berlin, also da lässt man sie immer alle rein und dementsprechend voll ist es natürlich auch und ich finde es wirklich unangenehm. Deshalb habe ich mehr und mehr, bin ich auf Lieferdienste ausgewichen, vor allem dem Marktführer, der ja hier innerhalb eines Tages auch liefert. Ja. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der das so macht, die Slots waren oft voll und ich musste dann doch auf den nächsten Tag warten und ja, und das ist natürlich dann auch nicht gut. Und ja, also man merkt es auch, ich habe jetzt gerade vorhin auch hier so einen Getränkelieferdienst bestellen wollen ins Studio, weil ich dachte, ich komme eh hierher, dann kann ich es auch hierher liefern lassen, bevor ich jetzt noch irgendwo vorbeifahre und ein paar Getränke noch einkaufe. So bist du hier schon eh da und dann kannst du es direkt entgegennehmen. Mhm. Ich lade es nur noch ins Auto. Und auch da war das Thema, die Slots sind einfach komplett ausgebucht. Ja. Es ist wirklich schwer, noch Slots zu bekommen, weil normalerweise sind die eigentlich relativ schnell unterwegs. Also innerhalb von 2 Stunden hatten da das praktisch seine Getränke. Und mir ging es jetzt nicht darum, dass ich jetzt mir das unbedingt liefern lassen wollte, aber mir ging es halt darum, mein lokaler Getränkemarkt, wo ich heute ganz früh morgen war, hatte praktisch das, was ich wollte, nicht geliefert bekommen. Mhm. Und ich wollte jetzt nicht durch die Stadt fahren, um irgendwie nochmal das Zeug zu besorgen. Mhm. Und dann habe ich bei den Lieferanten geguckt, da war es sogar noch gerade im Angebot diese Woche. Und dachte ich, oh, das passt ja super, dann bestelle ich das einfach hierher. Aber es ist mir leider nicht gelungen. Also die Slots sind ziemlich verkannt, ja. Naja, und dann hörte ich eben von diesem Lieferdienst, der innerhalb von 10 Minuten liefern will. Und das habe ich ausprobiert natürlich. Da hat es das erste Mal gut funktioniert, das zweite Mal hat das nicht geschafft. Dafür wurde mir dann die Liefergebühr von 1,80 Euro erlassen, was ich auch nett fand, obwohl es eigentlich nur 2 Minuten zu spät war. Aber gut, ne, wenn man sagt, es soll innerhalb von 10 Minuten geschehen, sollte das natürlich auch. Mhm. Ich hatte jetzt nicht verlangt, dass man mir irgendwas zurückerstattet. Ich habe mich auch nicht beschwert, sondern habe sogar noch gelobt, dass es im Feedback, dass es halt so schnell ging, wenn auch 12 Minuten statt den versprochenen unter 10 oder bis zu 10. Ja, und dann wurde mir sofort die Liefergebühr erstattet, worum ich gar nicht gebeten hatte. Also das fand ich auch positiv. Also man sieht, es klappt nicht immer, aber meistens scheint es wohl zu klappen. Gut, jetzt habe ich nicht so viel Erfahrung. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir probieren es ja einfach aus. Genau. Also es geht heute, wir haben uns jetzt was Spezielles rausgesucht, es geht heute, wie gesagt, schon um Milchalternativen, also Milch in Anführungszeichen. Mhm. Also weg von Kuhmilch hin zu, was es halt noch so an Milch gibt. Ja, aber wir sind aber sogar noch besonders, besonders eingeschränkt. Wir wollen nämlich zuckerfreie Produkte haben und nach Möglichkeit, das geht nun glaube ich nicht immer. Ja doch, der eine ist Bio. Also wir versuchen auch Bio, wenn es geht. Da müssen wir noch mal gucken, steht jetzt nicht in der Liste, aber ich bin mir relativ sicher, das war Bio. Aber wenn sie da sind, können wir ja gucken. Und wir hier stehen schon zwei, also Kokos und Hafer ohne Zucker. Genau. Vom Marktführer. Und dann, wenn wir jetzt das Ganze noch mal um die aktuellen, was denn ist dieser Lieferdienst, der sich Gorillas nennt, in Berlin hat besonders viele vegane Produkte und deshalb auch viele Milchersatz, also vegetarische und vegane, und hat deshalb eben auch diese Milchersatzprodukte. Und die haben wir uns jetzt rausgesucht. Mhm. Und bestellst du? Ich habe jetzt gerade auf Bestellen gedrückt. Also jetzt sagt er, Bestellung ist da. ETA 775. Order received 743. Was? 775? 743? Sag doch mal richtig. Also, jetzt kam auch die Push-Benachrichtigung. Die Bestellung haben wir abgesetzt. 775 geht nicht. Nein, 57, so. 57, ja. Genau, also genau. Quasi in wenigen Minuten soll diese Bestellung kommen. Also 3 Minuten vor 8 soll sie da sein. Es sind aber 12 Minuten, denn jetzt ist es 15:15. Ja, also 44 sogar. Ich habe 43 Bestellungen abgegeben und sie kommen 57 an. Mhm. Also soll 57 ankommen. Wurde jetzt auch per Push-Notification benachrichtigt. Und jetzt sehe ich auch, was sehe ich denn jetzt hier in dieser App? Sehe ich das irgendwo? Du siehst, wo die herkommen, wo die sitzen. Das ist so eine Karte. Ja, und genau. Du siehst auch, wie das Motorrad sich bewegt. Ah, also ja. Die machen da totales Überwachungsprogramm. Okay. Wogegen wir immer gekämpft haben. Ja. Aber alles im Sinne des Kunden quasi. Ja. Ich habe jetzt auch bezahlt, ging auch relativ problemlos. Delivering your order kam nämlich jetzt auf dem Weg. Jetzt sagt er, also jetzt in dem Augenblick hat sich wohl jemand auf das Motorrad geschwungen. Das ist ein Elektromotorrad. Und jetzt sehe ich den, der kommt jetzt hier vom Bergmann-Kiez. Genau. Also wir sind jetzt hier im Bergmann-Kiez und das Lager ist, wenn ich das richtig sehe, da ungefähr am Platz der Luftbrücke. Ja, genau, so da in der Nähe sehe ich es gerade. Also es ist relativ nah, mit einem Elektromotorrad kommt man natürlich auch schnell hierhin. Ja. Das ist ja ist auch nicht so eine große Kunst. Und ich meine, das Konzept ist eigentlich bestechend. Man hat halt einen Ausgangspunkt, ein Lager, und beliefert das, was man eben in 10 Minuten erreichen kann oder in weniger als 10 Minuten erreichen kann. Jetzt haben sie gerade die Uhrzeit korrigiert und sagen, sie sind um 7.50 Uhr da, also um 19.50 Uhr. Dann wäre es in der Tat, also 43 hast du die Bestellung ausgegeben, genau. Wären es 7 Minuten. Boah. Ich bin gespannt. Also das ist schon sehr spannend. Deshalb wollten wir das live machen, um eben zu sehen, wie es ist. Denn wenn wir hier einfach nur Lob ausschütten und dann klappt es nicht, dann ja, dann haben wir einfach nur Werbung gemacht und wir werden ja nur noch nicht bezahlt von denen für Werbung. Deshalb haben wir gedacht, wir machen einfach einen Test. Dann sieht man, und wenn wir unzufrieden sind, kann man das auch gleich begründet sagen und dann ist gut. Der Felix Tom Böhr ist auf dem Weg zu uns. Mhm. So heißt der Fahrer wohl. Weil du sagtest, du hast da Erfahrung gemacht mit vielen Spanisch sprechenden. Ja, ich habe es ja dreimal probiert, das waren immer Spanier. Und du hast also, oder Spanisch sprechende Menschen, aber vom Namen her eher Spanier als Lateinamerikaner, vom Aussehen. Wie hieß der? Felix Tom Böhr. So geschrieben. Felix Tombeur, das klingt nach Französisch. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, genau, Felix Tombeur ist ein Franzose. Gucken wir mal, ob sich das alles so bestätigt. Na gut, sind ja gleich da. Er heißt Fallen, also ich hoffe, er fällt nicht. Guck mal, hat sich das Motorrad schon bewegt? Ja, es hat sich schon in Bewegung gesetzt. Ja. Er fährt jetzt die Amerikdam, die B96 runter. Jetzt werden natürlich die Hörer, die nicht in Berlin sind, sagen, da wird wieder was gezeigt, was wir nicht können. Also das stimmt nicht so ganz. Ich war total erstaunt, als ich bei meiner Mutter war, was es alles für Möglichkeiten inzwischen gibt. Mhm. In einer Provinzstadt. Ne? Also das klingt jetzt so abwertend. Also überall in Deutschland gibt es das ja eigentlich nicht, die Provinz. Also in Deutschland gibt es offenbar überall Liefermöglichkeiten. Jetzt vielleicht nicht so wie diese. Mhm. Doch, die gibt es, glaube ich, auch in Köln. Köln und Hamburg, glaube ich, sind die. Aber eben auch in Dortmund, wo meine Mutter ist, gibt es halt verschiedene Optionen bei Rewe. Fand ich auch sehr interessant. Also für 3 Euro Gebühr, hier ist jetzt 1,80, 3 Euro Gebühr, bringen die Sachen, die man eingekauft hat. Also man kann die dann sozusagen bei der Kasse lassen und dann werden sie gebracht. Also das finde ich auch einen super Service. Denn das ist ja gerade für ältere Leute das Hauptproblem. Meine Mutter geht ja gerne einkaufen und sucht sich das aus und lässt sich beraten und so an der Fleischtheke und so. Dann will sie da natürlich lange sprechen. Aber das Tragen fällt ihr halt unheimlich schwer. Ne? Und gerade bei Obst und so, ach, da muss sie so viel tragen. Und dann, ja, dann geht das halt nicht. Und da gibt es halt dann diesen Dienst, der super ist. Also sie hat das im Einkaufswagen, sie muss das nicht tragen und dann kann man es an der Kasse gleich lassen. Und es wird dann direkt gebracht. Also das ist schon eine super Sache. Also, das machen auch andere Geschäfte. Ja, also bei uns auf dem Dorf jetzt in der Pfalz ist es so, dass auch so Obst und Gemüse natürlich dann man lokal kauft und auch dann die Leute das auch quasi, wenn sie Feierabend machen, das auch nochmal ausfahren. Oder es gibt explizit nochmal Obst- und Gemüsehändler, die auch direkt ausfahren. Das heißt, du kannst dann vorbestellen und die bringen dir dann quasi so eine Art Marktkiste mit frischem Obst und Gemüse. Ja. Manche Metzger machen das bei uns auch, also dass sie halt sagen, die packen dann quasi so eine Metzgerbox für dich zusammen und liefern das dann nach Hause gegen eine kleine Gebühr. Also was weiß ich, wenn es auf dem Dorf ist, dann fährt er 3 Straßen weiter und dann hast du es halt, gell? Ja, ja, ja. Und bei Getränken sowieso. Also bei uns auf dem Dorf mit Getränkelieferungen war ja schon immer relativ beliebt und da gibt es auch diverse Anbieter, die dann quasi dich mit aller möglichen Getränken beliefern und dann auch das Leergut wieder mitgeben. Gerade alte Leute, die halt nicht viel schleppen können und so, ist natürlich ideal. Ne? Genau. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich auch andere Angebote von anderen Geschäften, oder die Apotheke liefert und der Hörgeräteakustiker, die bringt das gewartete Hörgerät und so weiter. Also das ist, inzwischen hat sich da sehr viel getan. Also jetzt zu sagen, das geht nur in Berlin, Hamburg, München und Köln, das stimmt gar nicht. Also da geht's, gibt's natürlich dann noch mehr Optionen oft, wie eben diese. Wie ist die Zeit? 50. Jetzt ist 50. Jetzt musst du eigentlich... Wo ist er denn? Aufschlagen. Er ist noch am Anfang der Großbärenstraße. Naja, das ist ja jetzt nicht mehr so weit mit dem also im südlichen Motorrad. Also genau. Da sein. Das ist genau das richtig. Der ist jetzt quasi so auf der Höhe vom Mehringdamm. Ja, aber das ist ja dann auch möglicherweise ein bisschen zeitverzögert. Also ja, müsste jetzt jeden Moment klingeln. Ja. Also bei meinem Versuchslauf hat er die Tür nicht gefunden. Okay. Hat mich aber angerufen, weil ich angegeben habe. Habe ich jetzt auch gemacht. Bitte anrufen, wenn da. Denn das ist hier bei unserer Situation sonst schwierig. Ja. Also es ist wirklich schwierig hier. Ich habe, wir haben das oft erlebt, gerade mit verschiedenen Lieferdienstleistern, die das nicht finden. Mhm. Also das ist wirklich schlimm. Wir sind da, es gibt halt hier mehrere Eingangstüren, genau, in dem Haus. Und das ist für die zu schwierig. Ja, wo wir sogar am Haupthaus hingeschrieben haben, dass es noch weitere quasi, genau, Parteien. Oh, jetzt sind sie davor. Ich gehe mal raus. Okay. Also ich spreche dann inzwischen hier weiter über meine Erfahrungen. Also offenbar scheint es zu klappen. Das ist jetzt 51, also es ist ab Bestellung, sind erst 8 Minuten vergangen. Das ist schon eine gute Leistung. Aber eigentlich ist das sehr bestechend. In einem kleinen Raum zu beliefern mit einem Elektroroller, das ist natürlich genau die Geschichte, die man haben will. Also minimale Ressourcenverschwendung und eigentlich sogar ein lokaler Dienstleister, das muss man ja auch sagen. Also man macht das alles lokal und das finde ich eigentlich sehr sympathisch dabei. Ja, und man braucht halt nicht in ein Geschäft, weil es gibt ja ganz wenig Kontakt, das kommt halt in Papiertüten an. Auch so gepackt, dass möglichst wenig Papiertüten benutzt werden. Also gestern hatte ich alles in einer. Und diese Papiertüte wird dann übergeben. Und ja, werden wir jetzt auch sehen, ob jetzt die vielen Milchtüten alle in eine Papiertüte gehen. Naja, vielleicht haben sie auch eine größere. Werden wir sehen. Und dann kann man eben auch gleich ein Trinkgeld geben. Das kann man vorher beim Bezahlen schon eingeben, wie viel Trinkgeld man geben will. Und dann hat derjenige, der liefert, eben auch ein Trinkgeld. Ich habe nicht so richtig herausfinden können, ob das auch alles mit der Bezahlung und so fair ist. Da gab es halt nicht so viele Informationen, aber hoffen wir mal. Ja, es ist alles in einer Papiertüte. Genau, da bin ich wieder. Ja. Also, es war wirklich ein Franzose. Er hat nur Englisch gesprochen mit einem leichten französischen Dialekt und kam nicht mit einem Elektroroller an, sondern mit einem normalen Elektrofahrrad. Fahrrad, okay, ja. Genau, und hatte so einen großen Kurierrucksack und das als alles quasi übergeben. Ja, so, jetzt haben wir es da. Ja. Ich hole mal raus. Oatly, Hafer, Kakao. Da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Dann haben wir 4 von, wie wird es ausgesprochen? Will, no milk today. Und Vlai. Vlai, Vlai. Also ich hätte es Englisch ausgesprochen. Oder ist das irgendwie niederländisch? Nee. Das ist, willkommen denn ich denke schon, dass das Englisch sein soll. Und dann heißt es Vlai. Vlai, okay. Warum Vlai auch immer. Vlai Foods, Vlai ungesüßt, Erbsen, Proteindrink ungesüßt. Ja, Erbsen, da bin ich auch besonders gespannt drauf. Dann haben wir hier Mandel. Auch ohne Zucker. Auch ohne Zucker, das ist wichtig. Und eine fehlt. Achso, fehlt noch weiter. Hast du noch einen Liebesbrief dabei? Und Schokolade. Nochmal von, weiß nicht, was ich da bestellt habe. Aha. Thanks for your support with Gorilla. Gibt es eine Dankeskarte? Naja, die habe ich noch nicht bekommen bei meinem Testlauf. Und if you refer to a friend, you get 5 euros. Sieht auch handgeschrieben aus. Ja, also ich habe jetzt, ich dachte, das wäre so draufgedruckt, das Thanks, aber wenn man so richtig drauf guckt, sieht man, dass dieses Herz, was da rot gemalt wurde, noch so ein bisschen angetrocknet ist. Guck mal, sieht man richtig. Ach ja, das ist handgeschrieben. Das ist handgeschrieben. Das ist handgemacht. Ja. Und ein Herzchen ist auch hand drauf gemalt. Ja, da muss ich natürlich erstmal. Und, guck mal, es gibt noch was als gratis. Ein Schokoriegel. Ein Schokoriegel, ja. Das habe ich auch nicht bekommen. Das siehst du mal. Naja, du bist ja jetzt angeworben. Ja, ja. Von mir. Und wahrscheinlich kümmern sie sich um die Angeworbenen mehr, weil die ja dann auch wirklich überzeugt werden müssen. Die Angeworbenen kriegen 5 Euro und die Werber sollen auch 5 Euro kriegen. Oh, Ah, ja, tatsächlich. Hast du schon 5 Euro gutgeschrieben bekommen, ja? Nö, ich habe nur eine Nachricht bekommen, dass ich 5 Euro gutgeschrieben bekomme, aber ich sehe sie nicht. Doch, hier sind sie gutgeschrieben, in meinem Wallet. Ja, genau. Dann habe ich jetzt 5 Euro. Dankeschön. Danke auch. Gelohnt. Ja. Das Referren. Wir sollten einen Referrer-Link. Genau. Naja, ich glaube, den kann man nur einmal benutzen. Also, wir wollen mal ein Foto, genau. Komm mal so. Ja, mal, verzieh dich mal im Hintergrund. Genau. Das man, und das muss auch weg. Das wird richtig. Ah, nee. Wir müssen ein bisschen umordnen hier. Ja, ordnen wir mal um. So. Nee. Du musst da, hier. Der muss da hin. Der muss da hin, okay. Okay, denn wir haben Alpro, das hatte ich gar nicht im Blick. Wir haben 2 ohne, also mit, doch mit Zucker. Ja. Obwohl, ja, sind auch B auf der Ampel. Die haben auch immer die Ampel drauf. Aber Hafer ohne Zucker ist A. Mhm. Bei den anderen steht ist keine Ampel drauf oder vielleicht an der Seite. Müsste man mal gucken. Aber. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Also. Vlei ist auch ungesüßt, also ohne Zucker. Oatly ist ja auch bekannt, ist, glaube ich, gesüßt, ist jedenfalls werben damit, dass es total vegan ist. Und Coco Dairy Free ist original, frei von Laktose und Soja, mit zusätzlichem Kalzium und Vitamin D2 und B12, das wird oft ja beigegeben. Ja, aber das jetzt musst du nochmal dich machen wir mal so. Unsichtbar machen. Bist du eigentlich so ein Rohmilchtrinker? Also trinkst du mal ein Glas Milch? Nee, bin ich nicht. Ich auch nicht. Also ich nutze momentan nur Milchprodukte momentan. Also klar, ich mache ein bisschen Milch in meinen Kaffee rein, wenn ich Kaffee trinke. Mhm. Oder meinen schwarzen Tee, je nachdem, was für eine Sorte natürlich. Also natürlich in einem Earl Grey zwangsweise. Mhm. Also ich nehme auch bewusst keine Sahne, sondern wirklich Milch. Mhm. Und ansonsten momentan frühstücksbedingt im Homeoffice frühstücke ich momentan viel Haferflocken mit ein bisschen Obst drin, was so da zu Hause rumliegt. Und da mache ich eine Kombination aus Skier Joghurt und fülle dann, dass es ein bisschen, was Skier ist ja relativ fest und so, dass es so ein bisschen lockerer und fluffiger wird, mache ich dann ein bisschen Milch dazu. Und ich habe auch so mal diverse Milchersatzprodukte von meinem Getränkelieferdienst des Vertrauens bekommen. Und das war der einzige Grund, warum ich damit mal angefangen habe, das mal reinzumachen. Also auch gerade Kokos, gerade für so Müsli passt das ganz gut. Kokos im Kaffee fand ich jetzt nicht so ideal. Und dann dieses Erbsen-Protein-Drink fand ich relativ lecker, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Aber ich finde es so getestet. Klassisch zur Milch, zum Kaffee, beziehungsweise zu Tee. Ich weiß nicht, ist nicht so meins. Ja, das stimmt schon. Also da müssen wir noch mal gucken, aber ich glaube, das ist auch nicht so. Was ich mache, was ich schon mal gerne esse, ist Milchreis. Mhm. Und ich habe mir einen Reiskocher gekauft. Ja, hast du gesagt, genau. Corona. Anfang März, also ein Vollautomat. Und da habe ich halt festgestellt, da kann man Milchreis nicht drin machen, weil die Milch einfach zu sehr schäumt. Ja. Das gilt leider auch für Sojamilch. Mhm. Aber ich habe halt festgestellt, ich habe es einmal ausprobiert mit der Erbsenmilch. Mhm. Die schäumt gar nicht und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ich glaube sogar, es schmeckt leckerer als mit Milch. Ja. Also ich bin ein großer Fan, wenn ich jetzt mal von dieser Mandelmilch, wenn die schön kalt ist, richtig eiskalt, finde ich das mal ganz lecker. Also ich bin sonst, naja gut, vielleicht nochmal ein Punkt. Ich bin vielleicht, hab ein bisschen gelogen. Pure Kuhmilch, kalt bin ich kein Trinker. Aber ich mag diese Milch, sag ich mal, Produkte, die, was weiß ich mag Kefir, ich mag Ayran, ich mag Buttermilch. Sehr viele Milchprodukte. Also Ayran trinke ich sehr gerne. Habe ich früher auch regelmäßig gekauft. Und ich bin natürlich auf jeden Fall ein Milchproduktnutzer. Also jetzt von Joghurt habe ich umgestellt ein bisschen auf Skier, weil er auch noch kalorienarm ist und so. Ja. Und eiweißhaltig, mach gut satt. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und das mag ich sehr. Ja. Also solche Milchprodukte und Käse sowieso in jeder Variation. Genau. Da haben wir ja auch den Podcast gemacht. Naja, und diese Milchersatzprodukte, also ich war ja einige Zeit in Katalonien, da habe ich natürlich diese Erdmandelmilch getrunken, das sind keine Mandeln, das ist eine andere, das ist eine Wurzel, diese Erdmandel, die heißt nur so, weil die geschmacklich angeblich ähnlich sein soll, ich finde, es schmeckt aber ganz anders, und Erdmandelmilch, sogenannte Horchata, ist also das Nationalgetränk, gerade im Sommer, wird dann eiskalt so als Eisersatz getrunken. Und ist schon sehr, sehr lecker. Also das kann man, die lässt sich hier leider nicht gut kaufen. Da muss man halt Mandelmilch nehmen, die ja wirklich ähnlich schmeckt. Also nicht wirklich ähnlich, aber man kann, wenn man nichts anderes hat, kann man die nehmen. Es stimmt, die muss schön kalt sein, dann schmeckt sie sehr lecker. Jetzt ist sie ja jetzt immer warm. Da ist aber wenig Mandel dran. Also wenn man denkt, oh ja, Mandel und gesund und so, ist wenig Mandel dran. Auf der anderen Seite, wenn viel Mandel drin wäre, wäre es auch ein ökologisches Problem, weil die Mandeln weite Strecken geliefert werden und das ist auch nicht gut. Hafer ist natürlich aus der Region. Genau. Das ist natürlich sehr gut. Bei Hafer gibt es natürlich Allergien, klar, da ist immer auch vielleicht ein bisschen Gluten drin. Ansonsten, ja, Hafermilch scheint, glaube ich, schon ganz gut zu sein. Die kann auch wohl relativ viel Kalorien enthalten, also kommt an die Kalorienzahl der Milch ran, während die anderen verhältnismäßig im Vergleich zur Milch verhältnismäßig kalorienarm sind. Also selbst die Mandelmilch, weil ja nur wenig Mandeln da drin ist, eben nur die Reismilch, und die Hafermilch kommen an die Milch ran, was die Kalorien angeht. Und wenn natürlich Zucker dran getan wird, dann sowieso. Aber wir wollten ja versuchsweise eher zuckerfreie, zuckerarme Produkte nehmen. Jetzt müssen wir aber anfangen. Wir haben ja schon so viel geredet. Genau. Achso, ein weiterer Vorteil. Ja. Diese Milchersatzprodukte sind sehr, sehr lange haltbar. Ja. Also wenn wir jetzt mal gucken, hier diese Erbsen. Das Produkt aus Erbsen, 1.12.2021. Ja, das ist natürlich mit Milch, also Haarmilch kann schon mal ein halbes Jahr, aber mehr auch nicht. Ja. Also bei Milch hat man da nicht so lange und die sind hier alle sehr lange haltbar. Hier 1.12.18.10 und auch offen genau. Sogar noch, ja. Gut, wenn man Keime reinkommen lässt, dann natürlich nicht. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. 12.8. Also das sind schon 13.9., also alles doch sehr lange haltbar. Also kann man wirklich nicht sagen. Das ist schon ein großer Vorteil, finde ich. Was ich noch probieren wollte, noch einen Satz, dann gehen wir zum Probieren. Du kannst ja schon mal das erste Mal aussuchen, mal schon mal aufmachen und mal mal einschütten, dass wir gleich mal kosten können. Ja. Was mich noch mal interessiert. Sagen, wir fangen mit der Kokos an. Ich glaube, die ist am intensivsten, oder? Die ist am intensivsten? Ja, das kann sein. Ja. Ich würde Reis, glaube ich, anfangen oder so. Ja, Reis ist relativ neutral, das stimmt. Dann fangen oder Erbsen ist, glaube ich, auch. Wir müssen natürlich diese Schokoladengeschichten später machen. Mhm. Machen wir dann zum Schluss die Schokoladen und die Kokosmilch. Genau. Und ich würde sagen, die Mandel ist intensiver noch als der Hafer. Und diese Erbsensache ist auch relativ neutral. Die würde ich aber würde ich nicht gleich mit anfangen. Gut, dann fangen wir mit der Reismilch an. Was mich noch interessiert hat, weil ich im Vorfeld ein bisschen recherchiert habe, Dinkel ist natürlich auch noch so ein Thema, haben wir jetzt nicht. Und Lupinendrink. Das ist was wirklich ziemlich gut ist, weil ökologischer Fingerabdruck ist eine heimische Pflanze aus Deutschland. Ja. Und die soll wohl auch ziemlich reichhaltig an Vitamin E sein, Spurenelemente, Calcium, Magnesium und Eisen haben. Und da gibt es wohl auch verschiedene Variationen. Aber ich habe jetzt gerade jetzt im Vorfeld auch nichts gesehen. Lupinen habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe davon auch gehört, aber ich habe mich wahrscheinlich in den gleichen Quellen informiert wie du. Mhm. Fangen wir nochmal an. Genau, das ist jetzt, was haben wir jetzt im Glas? Jetzt ist das ist die Reismilch, genau. Die Reismilch kann man, glaube ich, erkennen. Ja, das sieht so ein bisschen, die sieht milchig. Genau, sieht milchig aus und sieht aus, als ob das Wasser wäre mit so ein bisschen Reis drin. Das heißt, die oberste Schicht ist wässrig, also ist nicht komplett durchgefärbt. Weiß wässrig. So, Geruch? Ja. Also riecht so ein bisschen wie Reisbeutel. Ja, erinnert an Reis. Ja, extrem Reisbeutel. Und so wird es ja auch hergestellt. Es wird ja Reis genommen, der wird ausgekocht, so lange, bis er wirklich fast ganz verschwunden ist. Ja. Ja, und so ist das. Ja, so schmeckt es. Also, schmeckt ein bisschen süßlich. Ist da Zucker drin? Ja, ist, glaube ich, Zucker drin. Es ist ja keine zuckerfreie, meine ich. Ja. Also hat dennoch also 47 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Das heißt also, geht dran an die Milch, kommt an die Milch ran. Die hat, glaube ich, ungefähr 50, hängt von der Milch ab. Die Vitamine sind wieder hinzugefügt. Das macht man halt oft. Die sind in der Natur nie vorhanden. D, B12 und Calcium sind hinzugefügt. Und enthält tatsächlich 3,3 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Also 5 Gramm ist ungefähr ein Zuckerwürfel, ja. Also ist schon sehr viel Zucker. Also ich finde, schmeckt wie so ein Reiskochbeutel, wenn man ihn ablecken würde. Ja, erinnert ein bisschen, dadurch, dass es gesüßt ist, eben an Milchreis. Ja, so war so ein bisschen. Ja. Also, also zum Purtrinken finde ich es nicht gut. Nee, ist nicht meins, kann ich gleich schon mal sagen. Also, könnte vielleicht zum Müsli oder so. Lassen. Ja, das ja, stimmt, weil es schon ein bisschen vor, also für Haferflocken, weil es schon ein bisschen vorgesüßt ist. Mhm. Ich glaube, wenn man da jetzt eine relativ intensive Frucht dazu gibt, was weiß ich, Beerenfrüchte und sonst irgendwas, könnte das einen guten Geschmack geben. Aber ich glaube, wenn ich jetzt überlege, ich würde eine Kiwi mit reinmachen oder irgendwas Feineres oder einen Apfel, dann ist Apfel würde vielleicht wieder passen. Aber ja. Nee, also ja, okay, aber nicht so. Nee. Nee. Gehen wir gleich zum nächsten über. Genau. Also jetzt haben wir endlich was ohne Zucker, nämlich Hafermilch. Ohne Zucker, rein pflanzlich, völlig ungesüßt, 40 Kilokalorien. Das kommt durch den Hafer, weil natürlich da ist eben Stärke drin und so. Das schafft die Kalorien. Und Nutri-Score A, also ganz gesund. Ist also 5,6 Gramm Kohlenhydrate, aber null Zucker. Wirklich null Zucker. Und wieder hinzugegeben D, B12, Calcium und zusätzlich auch noch Riboflavin. Ja. Gut. Dann schauen wir mal. Ja. So. Die ist auch gut gekühlt. Das ist ein Kühlfach offenbar. So. Wir haben jetzt leider hier, das ist jetzt alle Vertreter der Firma, nicht so viele, so viel. Ja. Von Alpro ist es jetzt, glaube ich, wenn man sagen muss, sind jetzt die, was wir bestellen konnten. Von der Farbe her ist es etwas leicht gelblich. Leicht gelblich ins, genau, gelblich übergehende. Aber auch hier, ja, also Geruch, Hafer, sehr, sehr Hafer. Kann man sofort erkennen. Ja. Textur. Oh ja. Die ist so ein bisschen dicker im Mund als die Reismilch. Aber auch relativ wässrig, habe ich das Gefühl. Relativ wässrig. Und schmeckt aber auch ein bisschen süß, obwohl da gar kein Zucker drin ist. Also schmeckt ein bisschen süß. Aber braucht man wirklich keinen Zucker dabei. Nee. Ja, und ein bisschen so Hafergeschmack ist. Also man ist an Haferflocken erinnert. Ja, aber kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist okay, ja, also, definitiv. Kann man doch was draus machen. Also, hier sind verschiedene, steht zum Frühstück, zum Backen, Kochen, Tee und Kaffee, eine Pur aus dem Glas. Die beiden sind Alpro, das ist, glaube ich, der Marktführer für diese Milchersatzprodukte. Ja, wobei ich in der Wikipedia, nicht in der Wikipedia, ich habe in so einem Gesundheitsberater von irgendeiner Verbraucherzentrale gelesen, also bei deren Sojadrink, den wir jetzt hier nicht haben, weil wir beide wohl Soja auch nicht so mögen, hätte man auch bestellen können, dass da wohl Gen Manipulation gemacht werden, ja. Soja gefunden worden ist, dessen Anbau in Europa verboten ist. Also das ist nicht gut. Also wie Wikipedia sagt auch, die Firma kommt aus Belgien, Gent. Und ist wohl der europäische Marktführer für Lebensmittel auf Sojabasis. Gehört zu Danone. Ja. Und in die deutsche Vertretung sitzt in Düsseldorf und vertreibt halt Produkte auf zum Beispiel Sojabasis. Und genau. Ja, also ich habe dir ein bisschen mehr eingeschenkt, damit man das auch sehen kann. Die Farbe und die Textur, wie sich verhält. Ich habe aber extra da auch so ein Glas, wo du was reinschütten kannst. Ja, ich habe schon unser Cuvée-Glas schon gefunden. Ja. Also, es sind alles so weiße Milchtüten mit buntem Aufdruck und, und immer Informationen drauf, also was man damit machen kann. Und auf der anderen Seite steht da noch, Moment, was steht da drauf auf der anderen Seite? Hafer ist einzigartig, reich an Ballaststoffen, absolut ohne Zucker. Ne? Oder irgendein Süßzeug. Ja, das stimmt. Das kann man sagen. Und trotzdem schmeckt es leicht süß. So das Vegan-Zeichen drauf. Ja. Es ist ja wohl auch ein unheimlicher Wachstumsmarkt. Ja, ja, diese klar. Produkte. Naja, wenn du dir anschaust, wie die Tiere gehalten werden, hat auch niemand mehr Lust auf tierische Produkte. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, gerade auch mit dieser Thematik Laktoseintoleranz und so, ist es gerade so für die Leute natürlich auch eine Alternative. Obwohl ich es halt geschmacklich ja, unterschiedlich finde. So, jetzt kommt sehr voll. Mandelmilch. Danke. Mandel. Die hattest du mitgebracht, die ist nicht ganz so kalt. Genau, Mandelmilch, es hat auch so einen leichten bräunlichen Gelb. Ganz so gelb, mehr ins bräunlich-gelb. Genau. Ja. Und aber auch sieht auch so aus wie so ein bisschen wässrig. Ja, ja, das stimmt. Also gerade so am Rand bildet sich so, so ein leichter Wasserfilm, das ist nicht komplett eine homogene Masse. Auf und dem Nutri-Score steht B. Riecht aber mandelig, süßlich. Was sie enthält, kann man ja darauf lesen. Also null Zucker, null Kohlenhydrate. Also sehr gesund. Es riecht mehr nach Mandel, als sie schmeckt. Ja. Schmeckt eigentlich sehr wässrig. Ja. Auch, hat auch nur 13 Kilokalorien. Und ist ein bisschen Fett drin und sonst nichts. Und die hinzugefügten Vitamine und Riboflavin und Mineralstoff. Aber riechen toll, für die schmecken null. Also schmacklich null, wirklich. Null nach Mandel. Obwohl die so gesund ist und eigentlich nur Wasser. Naja, also ist nicht meins. Aber ich habe jetzt so gar nicht drüber nachgedacht. Das, als Kochalternative ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee. Naja, dann kommen wir jetzt auf die Erbsen, das Erbsengetränk. Genau. Das habe ich ja genommen für meinen Reis. Und der ist sehr gut geworden. Ja. Aus Erbsenprotein, ne? Ja. Denk was erstmal würdest du noch machen, weil du sagst zum Kochen? Ich hatte überlegt, also zum Backen hauptsächlich. Ja, also hast natürlich schon den Mandelgeschmack dann hinterher. Ja, ja, klar. Also gerade die Mandelmilch, auch wenn der Mandelgeschmack nicht so intensiv ist, ein bisschen was ist da. Ja. Und das ist sicherlich zum Backen nicht schlecht. Also müsste man drüber nachdenken. Ja, aber da ist ja eben, wie gesagt, auch wenig Mandel drin. Man macht das also wirklich nur ganz, ganz wenig Mandeln. Ich habe auch gesehen, so gerade von vielen. 2,3% Mandel. Ja, das ist nix. Das ist quasi nix. Ja. Das ist nix. Ich habe auch gesehen, es gibt bei diesem Trend ja auch viel Do-it-yourself. Also diese Drinks lassen sich ja auch ganz gut herstellen mit einem Mixer und zu Hause. Da kann man natürlich dann mehr Mandeln nehmen. Genau. Und dann ein bisschen Wasser anteilig und was noch dazugefügt wird. Gibt es auch ganz viele Do-it-yourself-Geschichten. Ja, weil, wie gesagt, 2,3%, also sind wir mal ganz ehrlich, da sind 2,3% Mandel drin. Was wird das sein? Das ist eineinhalb Mandel, vielleicht auch wie abgebildet, gefühlt. Ja, und der Rest ist halt Wasser. Und ja. Dafür wollen sie dann irgendwie 2 Euro Schlag mich tot haben. Ja, ja, das ist schon, also das ist eigentlich zu teuer für das, was man bekommt. Ja. Naja, sie tun halt noch Vitamine und anderes rein. Ja, ja, das ist. Ja, ja. So, das waren die drei Alpro-Produkte. Da kommt gleich noch eine Schokolade von Alpro. Mhm. Jetzt haben wir einen anderen Anbieter. Den hast du mitgebracht. Der heißt Vlei. Genau, den habe ich bestellt. Ach, den hast du bestellt? Das war der, was ich mitgebracht habe. Ach, den hast du bestellt? Ach, der kommt jetzt von... Der kommt jetzt. Ah ja, genau. Ah, der kommt von unseren Gorillas. Genau. Vlei, no milk today heißt das. Sieht sehr spartanisch aus, diese Verpackung. Auch wieder weiß, aber jetzt nur noch, also nicht bunt, sondern nur noch schwarz bedruckt und grün. Schwarz und grün, also einfarbig sozusagen. Also neben schwarz-weiß noch grün. Und dadurch wirkt sehr spartanisch. Wirkt auch nicht ganz so hell, als wäre das nicht so stark gebleicht, die Verpackung. Naja, weiß man nicht. Da steht an der Seite für alle Andersdenker, Allesgeber, Klimakämpfer, Müsli-Profis, Sportkanonen, Milchschaumfreunde. Mhm. Aber so viel Schaum macht die nicht. Also ich habe ja mit der schon gekocht. Vielleicht macht sie mehr Schaum als andere. Aber vergleichsweise wenig. Also damit ging es, während ich bei dem Versuch, Milchreis zu machen, grandios gescheitert bin vor lauter Schaum. Da steht da auf der anderen Seite drauf, von Natur aus kein Zucker, Soja, Nuss, Laktose, Gluten, Kuh. Mhm. Kein Kuh, ja. Also ungesüßtes Erbsenprotein. Naja, dann bin ich gespannt. Hinten sind dann noch die Angaben. Version 2.0. Mhm. Erbsenprotein-Drink, ungesüßt. Warum 2.0, weiß man nicht. Wird in Berlin hergestellt. Oh. Ja, das ist wohl ein Berliner Startup, habe ich gesehen. Ja, dann ist es natürlich, sind es ja auch kurze Wege. Und ja, 100 Liter. 39 Kilokalorien, also es ist unterhalb der Milch. Mhm. 1,8 Gramm Fett, 0,5 Gramm Kohlenhydrate, 0,0 Zucker, 5,2 Gramm Protein, 0,24 Gramm Salz und dann hinzugefügt natürlich wieder Mineralstoffe, Calcium, Magnesium, Kalium, Jod, Selen und Vitamin B2, Vitamin D2 und Vitamin B12. Ja. Auf dem Startup-Detektor habe ich gerade mal die Beschreibung gefunden, wie sie es selbst beschreiben. Gentiner Straße 48 sitzen die. Mal so. Ach, als, bei mir. Genau. Das Unternehmen entwickelt ein pflanzliches Milchprodukt, welches 50% mehr Eiweiß als normale Kuhmilch enthalten und besseren ökologischen Fußabdruck haben. Hast du geschüttelt und gemacht? Ja, habe ich, aber ich kann noch mal schütteln, genau. Weil ich zwischendurch das ja gelesen habe. Und schöner Verschluss. Genau. Anders als der anderen. Mehr so ein Sprengverschluss. Okay. Da muss man nichts abziehen. Ja, das hasse ich ja. Dann muss man das aufmachen und dann muss man da reingreifen und so ein Ding abziehen. Finde ich immer sehr unangenehm. Genau, ich auch. Vor allem, ich habe auch immer so dicke Finger. Dann reiße ich diese Dinger raus. Genau, und hier muss man einfach nur drehen. Mhm. Dann drückt sich das rein und dann geht's richtig auf. Da ist halt auch so ein Teil, was den wirklichen Verschluss darstellt. Das wird reingedrückt, wenn man das aufmacht und das ist halt ein Sprengverschluss. Mhm. Die haben drei Sorten wohl. Das Original, was auch gesüßt ist, dann das Ungesüßte, was wir jetzt haben und nochmal die Barista-Edition. Es riecht. Okay, also auch ein bisschen bräunlicher. Bräunlich, genau. Oh, das riecht aber, das riecht aber sehr angenehm. Ja, es riecht angenehm. Das war ja auch meine Erfahrung mit dem Erbsenprotein. Mhm. Das hätte ich ja nicht gedacht. Mhm. Da ist aus Erbsen, was soll das sein? Genau, ja. Kann man das überhaupt trinken? Und dann schmeckt das aber sehr gut. Und hier ist es auch so, also bräunlich, gelb, fast orange. Ein bisschen ins Orange. Und jetzt auch nicht so wässrig. Nee, das stimmt, das ist ein bisschen harmonisiert. Und sehr schöner. Und es sieht, also von. Sehr schöner, nussiger Geruch. Und im Glas fühlt sich das so ein bisschen dickflüssiger an, also wie so eine Milch wirklich. Mhm. Ja. Wie das schmeckt. Es riecht anders, wie es schmeckt. Mhm. Ich habe, also es riecht so ein bisschen. Süßlich, wie süßer, also wie Hafer, aber süßlicher. Bisschen süßlich-fruchtig. Ja. Das war auch meine Erfahrung. Also bei meinem ersten Versuch mit Erbsenprotein. Dieses süßlich-fruchtige. Das fand ich eigentlich sehr angenehm. Und es hat einen Nachgeschmack. Der erste Geschmack im Mund ist relativ neutral, finde ich. Mhm. Und dann hat es eine Art Nachgeschmack. Das gucke ich nochmal. Ja, ich finde, das ist so das, was man in der Nase hat, kommt ganz, ganz zum Schluss so ein bisschen als Nachgeschmack. Also dieses Fruchtige kommt mehr in der Mitte. Also erst schmeckt es neutral, dann kommt so was Fruchtiges durch. Und dann gibt es so einen Nachgeschmack. Ja. Ja, so nussig. Ja, so nussig, genau. Schon interessant. Also von der Viskosität ist es wirklich am milchähnlichsten. Mhm. Wenn ich das so in meinem Glas. Am Ende so ein bisschen zähflüssig. Ja, ja, so ein bisschen. Also bleibt sowas im Glas. Mhm. Schnieriges. Ja, Also das ist schon sehr interessant. Und ja, das ist schön wieder. Also der Verschluss gefällt mir ausgezeichnet. Also deutlich besser, wenn man vergleicht hier. Hier ist auch nur so ein halber Ring. Kann ich dicht halten. Und hier ist richtig, sind zweimal zwei Umdrehungen. Und das ist ja auch tief drin. Ja. Also das ist richtig gut. Und an der Seite noch so es steht so ein bisschen hervor, dass man es leicht drehen kann und den Sprengverschluss halt leicht bezwingen also kann. Also hier steht drauf, kühlen und schütteln. Muss man die anderen Sachen auch kühlen oder kann man die quasi offen stehen lassen, die ersten, die wir probiert haben? Steht da was drauf? Wie ist denn da die? Ich würde sie immer in den Kühlschrank lassen. Was ist denn da hier als? Drauf. Also hier steht drin, mindestens halb bis zur Oberseite, nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von wenigen Tagen verzehren. Kann kalt oder warm verwendet werden. Mindest haltbar bis die Oberseite. Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar. Ah ja, okay. Maximal 7 Grad. Das war jetzt die Mandelmilch. Steht auf dem anderen auch drauf. Also die wir vorher hatten, waren alle bis 7 Grad im Kühlschrank. Und da? Okay. Da auch. Also hier steht hier kühl aufbewahren und innerhalb von wenigen Tagen verzehren. Ja, also 7 Tage sind halt wenige Tage. Das ist ja das, was man da unter eigentlich immer versteht. Okay. Aber sehr gut. Also sie hat mir wieder, das war jetzt mein zweiter Versuch mit Erbsenmilch. Ja, Erbsenprotein. Erbsenprotein, ja gut. Ja, es ist halt aus Erbsen gemacht. und es hat mir wieder sehr behagt. Ja. Also ich sage dir, damit schmeckt Milchreis wirklich gut. Also ich kann mir das auch gut für Müsli vorstellen. Ja, für Müsli auch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat eine schöne Note. Eine schöne Note. Und wie gesagt, also kann man vielfacherweise kombinieren, glaube ich. Mhm. Ja. Und ich glaube sogar, dass das im Kaffee geht, in den Kaffee, dass man es das in den Kaffee tun kann. Bestimmte gehen ja nicht in den Kaffee, weil sie ausflocken. Genau, ja. Da weiß ich jetzt, das habe ich nicht genau in Erinnerung, welche ausflocken. Da Mandel flockt. Ich weiß es nicht. Aber Haferflocken auch, weiß ich nicht. Aber die Erbsenmilch flockt nicht. Mhm. Also die kann man wunderbar auch im Kaffee trinken. Also ich, wie gesagt, ich bin da sehr angetan gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Bei Erbsen denkt man, oh, was wird das sein? Ja. Aber es ist gut. Es ist wirklich ein empfehlenswerter Drink und erfrischend und gesund, wenig Kalorien. Ja, also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Hm? Ja, 39 Kilokalorien, wie gesagt. Milch hat über 50 Umständen auf 100 Milliliter. Und wenn man da gleich dann einen halben Liter trinkt, dann sieht es ganz anders aus. Ganze Mahlzeit quasi. Ja, eine ganze Mahlzeit. So, dann kommen wir jetzt zu den Schokoladen. Ja. Und zwar starten wir wieder mit Alpro. Hier ist tatsächlich so, ja. Wir haben doch Soja, ich wusste doch, wir haben Soja, aber Soja mit Schokolade. Nutri-Score B, 61 Kilokalorien, also deutlich mehr als Milch. Es liegt am Zucker, würde ich sagen. Ja, 7,6 Gramm Zucker, also über einen Zuckerwürfel auf 100 Milliliter. Das ist natürlich eine Menge. Ja, da sind wir schon fast im Limonadenbereich, was den Zucker angeht. Enthält Schokolade, ja gut. Sollten wir auch verlangen. Ja, also Sojabasis, Sojabohnen 7%, Zucker, mager Kakao 1,5. Ja, und dann ist wieder das, was man hinzufügt, Calciumcarbonat, Stabilisatoren. Ja, gut. Säureregulator, Aroma, Meersalz, natürlich das Aroma, Vitamine, B2, D2. Na, dann schauen wir mal. Also ist so eine Art Kakao. Deshalb ist das auch jetzt zwar wieder in der weißen Tüte, aber dann überwiegend braun bedruckt zur Hälfte. Und meine Motivation hinter dem Sojadrink mit der Schokolade ist, ich finde Sojadrink alleine, das schmeckt leicht bitter. Ja. Und wenn man da vielleicht was anderes dazu tut, jetzt ist wieder hier so ein Ding, wo man was rausziehen muss. Schon geht's nicht. Bei Sojadrinks vielleicht nochmal ein Hinweis, das wusste ich vorher auch nicht. Allergiker, die gegen Birkenpollen allergisch sind, sollten Sojadrinks meiden, weil wohl die Struktur ähnlich ist wie bei den Birkenpollen. Und dementsprechend man sich das nicht mal. Sieht aus wie Kakao. Ja, sieht so aus wie Kakao. Guck mal. Und auch völlig riecht auch nach Kakao. Ja, aber nicht so schokoladig. Es riecht wie gekochter Kakao. Ja, ja. Also mein schmeckt sehr süß. Oh ja. Ja, und dieses Soja zum Schluss raus. Das Soja kommt durch und das schmeckt, wie gesagt, am Ende leicht bitter. Ja, und also am Anfang ist es wirklich angenehm, muss ich sagen. Geruch ist halt, wie gesagt, gekochter Kakao. Dann kommt diese leichte Schokonote, die angenehm ist, und dann kommt dieser Soja-Nachgeschmack. Ich finde es nicht so gut. Wir haben noch einen Kakao. Das mal. Nee, das ist nicht so. Deswegen meins. Nee, meins auch nicht. Nee, also wirklich ganz schlecht. Also, nee. Es ist auch nicht schokoladig genug. Nee. Wenn es jetzt ein bisschen schokoladiger wäre, Schokolade ist ja auch bitter. Ja. Aber das ist süß und dann kommt halt dieser Sojageschmack so durch. Es ist süß wie Sojageschmack mit einem Hauch Kakao. Mhm. Aber es schmeckt eben eher nach Kakaopulver als nach Schokolade. Ja, also, das stimmt. Nee. Das war's nicht. So, was haben wir jetzt für ein Haferdrink-Konzentrat? Jetzt haben wir Oatly. Oatly hat ja sehr viel Werbung gemacht und hat sich da sehr auch in den Vordergrund gebracht. No milk, no soy, no A whatever. No milk, no soy, no A whatever. Ja, totally vegan. Hafer, Kakao. Also Hafer, Kakao steht auch auf Englisch drauf. Haver. Kommt Kakao. Ursprünglich, die Firma ist ein schwedisches Unternehmen. Mhm, steht ja drauf, Malmö. Genau, aus Malmö, ja. Genau. Das ist offenbar auch hergestellt. Das kommt direkt aus Malmö. Aus Malmö, genau. Es sind, glaube ich, auch schon ziemlich lange auf dem Markt. Mhm, 10% Hafer. Mal gucken, wie viel war hier drin. 8,7 mit einem anderen Haferdrink. Also hier ist mehr Hafer drin. Aber eben auch 3,5% Zucker. Mhm. Also es ist dann schon viel Zucker. Wie viel haben wir denn hier? Das muss ja da auch drauf stehen. 7,5, also wieder deutlich mehr als ein Zuckerwürfel auf 100 Milliliter. 10 Gramm Kohlenhydrate. Boah, 61 Kilokalorien. Na, bin ich gespannt. Sieht aber sehr trendig aus. Hier auch so mit so einer Western-Schrift bedruckt. Life-changing experience in every carton. Carton. Drink the fountain of youth. Oh. Ja, dann schauen wir mal. Und es ist auch mit so einer Maschinenschrift irgendwie, mit einer Schreibmaschinenschrift beschrieben, wobei manche Zeichen ein bisschen dicker sind, das Prozentzeichen, also sieht irgendwie wie selbstgemacht aus. Mhm. Das soll ja auch gleicher Verschluss wie, steht nochmal Shake Me drauf neben dem Verschluss, da vergisst man es auch nicht, gleicher Verschluss wie Alpro, wieder so zum Rausziehen, was ich ja nicht so mag. Verletzt man sich leicht. So. Und dann schauen wir mal. Bin ich mal gespannt, wie die ist. Ja, also jetzt haben wir wahrscheinlich eher wieder ein bisschen Hafergeschmack dabei. Auch von der Konsistenz her etwas wässriger wieder. Mhm. Hafer Kakaogeruch durch, ja. Ach, ich wollte noch gucken, wie viel Kakao. Den also Hafer. Gelenkt durch den Zucker. Riecht man durch. Was ist denn? Es riecht kaum nach Schokolade. Rapsöl ist drin, warum auch immer. Ja, wo ist denn? Ach, Kakao. 1%. Okay. Das ist sogar noch weniger als bei dem anderen. Die anderen waren ja Kakao. 1,5%. Magerkakao. Aber ich finde es geschmacklich besser. Ja, viel besser. Mhm. Auch sehr süß. Ja. Aber hier ist es echt der Kakaogeschmack da. Mhm. Aber ich glaube. Und nicht bitter. Nee, nicht bitter. Viel besser. Mhm. Also ist Umwelt ist eine ganz andere Liga, würde ich sagen. Zwar für mich zu süß. Ja, es ist sehr süß, aber. Aber es schmeckt echt nach Kakao. Ja. Und der Hafergeschmack. Passt gut dazu. Hafer und Kakao, ja, das ist eine gute Kombination. Mhm. Also finde ich gut. Also wenn es das jetzt auch noch in Zucker freigäbe, würde ich es nehmen. Also das ist gut. Aber das Alpro-Produkt leider nicht. Mhm. Was eben mit Soja ist. So, jetzt müssen wir spülen. Und jetzt, ja. gerade mal, ob es von der Variante auch eine gibt. Ohne Zucker? Nee. Also das wäre gut. Dann würde ich auch mal Kakao trinken. Aber das ist mir zu süß und zu kalorienhaltig. Da gibt es auch einen gekühlt und nicht gekühlt. Also ähnlich wie auch on the go. Gott, was die alles hier haben. Aufstriche. Ich wusste gar nicht, dass so ein breites Produktportfolio haben. Ja, das wusste ich auch nicht. Mhm. Ja, von denen gibt es ja auch meistens von den ganzen Produkten nochmal so Barista-Editionen. Genau. Die sind ja nochmal irgendwie nachgeschärft. Da ist ja irgendwie nochmal irgendwelche Fette drin, dass es besser schäumt. Genau. Dass sie dann quasi auch Eiweiß muss man genau, dann nehmen, Eiweiß, genau. Schäumt. Und die sind dann quasi ein bisschen behandelt, dass es da verschiedene Schaumeigenschaften nochmal gibt. Mhm. Ich habe aber irgendeinen Bereich oder mal auch eine Dokumentation gesehen, da haben sie diese Barista-Produkte verglichen mit den, Anführungszeichen, normalen Produkten. Die Barista-Produkte sind ein bisschen teurer. Und ich glaube, bei vielen war es letzten Endes von der, wie der Schaum geworden ist, sehr ähnlich. Ich glaube nur im Langzeitstehvergleich, also wenn der Schaum quasi aufgeschäumt ist und der dann eine Zeit lang steht, sind die Produkte, die quasi nicht Barista waren, in Anführungszeichen, dann sind dann schneller zusammengefallen als halt die, nicht Barista-Produkte. Mhm. Also dementsprechend gibt es da wohl doch hier ein paar chemische Eigenschaften, die das dann. Ja, aber es spricht auch wieder für das Erbsenprotein. Denn da ist ja Eiweiß drin und das schäumt auch ein bisschen. Genau, wie gesagt, schäumt weniger als Milch, deshalb kann man es für Milchreis nehmen, aber es schäumt schon ein bisschen. Also es ist nicht, wahrscheinlich die Mandelmilch oder die Hafermilch da noch, die schäumt halt weniger, da braucht man dann wahrscheinlich ein Barista-Produkt. Mhm. Ja, gut. Ich bin. Dann kommen wir zum letzten. Genau. Das hast du mitgebracht? Ja. Coco, Dairy-Free, von der Marke habe ich noch nichts gehört. Mhm. Frei von Laktose und Soja steht drauf, mit zusätzlichem Kalzium, Vitamin D2 und B12. Na, wer hätte gedacht. Erfrischend und vielseitig. 27 Kilokalorien pro 100 Milliliter, das ist gut. Und jetzt gucken wir mal, Zucker drin. Kein Zucker soll drin sein, ne? So, oder ist doch, 1,6 Gramm, aber das ist sehr wenig. Okay. Also 1,6 Gramm, das würde ich ertragen. Also auf 100 Milliliter. Gut, das ist natürlich, wenn man Liter trinkt, 10, dann sind es aber 2 Zuckerwürfel auf einen Liter. Mhm. Also da kann man nichts sagen. Das verläuft sich. Gut, ja, klingt gut. Jetzt gucken wir mal. Auch eine weiße Packung, aber wieder bunt bedruckt. Vor allen Dingen viel Blau drauf und vorne natürlich eine Kokosnuss drauf und so Palmen. So auch wieder diese mit diesem Nippel, den man da rausziehen muss, was ich ja nicht mache. Also wie gesagt, da punktet nur Vlei mit dem besseren Verschluss. Mhm. Das ist auch hier, geht's nicht. Habe ich es geschüttelt? Weiß ich gar also Coco ist wohl auch irgendwie was mit Berlin zu tun. Das ist die Eco United GmbH. Soll draufstehen, wo es herkommt. Sagt man so. Berliner Straße 65, unsere Marken. Vegan steht noch drauf, mit dem Produkt. Coco Dairy Free. Produziert in der EU, kommt aber aus England. Also die Firma ist in England. Also schon damals war vielleicht noch das die EU. Also hier steht jedenfalls produziert in der EU. Und dann steht aber Coconut House, Tay Court, Easy to Road, Bromsgrove, Grove, England. Naja. Auch so, schon mal. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch der Vertrieb in Deutschland über diese Berliner Bude. Hier nichts. Von Deutschland steht hier nichts. Aber ist alles deutsch beschriftet. Okay. Ah, nee. Das ist wirklich, ist ein Importeur. So. Die Berliner, guck mal. So schmecken natürlich auch alle Produkte verlinkt dann in den Shownotes. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Auch wieder so, hat so einen leichten Gelbstich. Ja, einen leichten. Aber es erinnert mehr an Milch. Ja. In der Nase würde ich jetzt mehr Kokos erwarten. Ist aber gar nicht so viel Kokos. Ja, so viel Kokos. Oh, ach, diese Verschlüsse ist Mist. Das nicht dicht, gell? Das nicht ist dicht, echt nicht dicht. Also wie wir das abtransportieren wollen, weiß ich nicht. Stehend. Das ist Mist. Das lässt sich nicht mehr zudrehen. Ah, jetzt habe ich hier noch... alles rumgeschüttet. Aber wir haben ja, glaube ich, Papier. Ich kann jetzt nicht aufstehen. Müssen wir nachher. Ich mach's erstmal hier mit dem Taschentuch. Bisschen trocken. Also, es ist diese blöden Verschlüsse. Also, es ist wirklich Mist. So, jetzt muss ich aufpassen. Also, nur drauf gucken, wo man es hochhält. Nicht senken. Wollte gucken, wie viel Kokosmilch drin ist. 8,4%. Der Rest wird Traubensaftkonzentrat. Traubensaft, okay. Ja, warum auch immer. Tja. Mhm. Also es riecht nicht nach Kokos, wenn man mal dran riecht. Es hat eher so einen süßlichen, ich würde auch schon sagen, so fast so einen Hafergeruch. Ja, es riecht eher nach Hafer. Ja, nicht nach Kokos. Mhm. Also ich dachte jetzt auch, dass es mir nach Kokos riecht, aber. Riecht es auch so ein bisschen süßlich? Ja. Ja. Aber im Geschmack. Ja, Geschmack ist Kokos. Kommt Kokos definitiv raus. Aber es schmeckt auch ein bisschen wässrig. Ja. Ist auch wenig Kokos drin. Also zum Schluss. Also wenn man echte Kokosmilch kauft, schmeckt die anders. Und es kommt auch diese Traubennote, kommt. Da ist so ein leichter zitroniger Geschmack noch dabei. Im Abgang sehr wässrig, wirklich sehr, sehr wässrig. Also so, sehr wässrig im Abgang. Aber im Mittelteil ist wirklich eine leichte Kokosnote da. Und das stimmt, das leicht Süßliche, das schmeckt man. Das ist so Trauben, ja. Ja, ja. Ja, aber zum Glück wenig Zucker. Ich finde was sehr lecker. Geht, ist lecker. Also, ja, kann man trinken. Ja, ja, ist zwar wässrig, aber kann man trinken. Also gehört zu den Besseren. Ja. Jetzt sag du mal, was findest du gut, was findest du nicht gut? Zusammenfassend. Also ich finde auch, das aus Erbsenprotein ist wirklich ja, das ist auch mein absoluter Beste. Favorit. Das Beste. Ja. Dann würde ich klingt komisch, ist aber gut. Genau, dann würde ich aber gleich als zweite diese Kokosgeschichte nehmen. Ja, sehe ich auch so. Ist auch sehr, fand ich auch verhältnismäßig gut. Zwar wässrig, aber dann würde ich die Hafergeschichte nehmen als Nummer 3. Ohne Zucker? Ja. Okay, fand ich jetzt, ja. Dann die Oatme Hafer Schoko fand ich in der Reihenfolge gut. Auch gut. Und dann würde ich, also am schlechtesten hat mir geschmeckt, wirklich Reis. Ja, das können wir das mit Abstand am schlechtesten. Mandel war auch total enttäuschend, fand ich. Mich auch enttäuscht, stimmt. Aber nicht ganz so schlimm wie Reis. Also Reis war für mich auch das und schlechteste. Und dann diese Schoko-Variante war furchtbar. Die war auch furchtbar. Die ist wenigstens auf dem Mandelniveau. Ja. Eigentlich schlechter. Also ich würde sagen, von hinten für mich, Reis war am schlechtesten. Mhm. Dann kam die Alpro Schokolade. Das war wirklich nix. Dann kam die Mandel, aber besser als die Schokolade. Mhm. Dann würde ich sagen, ja, Hafer ohne Zucker relativ gleich auf mit dem Haferkakao. Mhm. Vielleicht gibt es den auch ohne Zucker. Mhm. Gibt es nicht, habe ich gerade geguckt. Achso, aber vielleicht von Alpro, weiß ich nicht. Also ohne Zucker wäre mir natürlich lieber. Und dann auf Platz 2 Coco und Platz 1 tatsächlich Vlei, die ungesüßte Erbsen-Proteinmilch. Mhm. Aber die hat wirklich, da nehme ich jetzt nochmal zum Abschluss einen Schluck, damit man das nochmal ins Gedächtnis sich zurückholt. Also die fand ich wirklich gut. Auch von der Konsistenz her ist die klasse. Ja. Und das jetzt gerade schon einschenkt, da merkt man gleich, das ist irgendwie was Ernsthaftes. Mhm. Also sie machen sich da Gedanken. Nee, ist wirklich gut. Jetzt auch nochmal. Wirklich gut. Hinter dir wären die Tücher gewesen, sehe ich gerade. Und ja, gut. Und schmeckt süßlich. Obwohl sie ungesüßt ist. Das finde ich auch sehr super. Mhm. Und und hat einen schönen Verschluss. Ja. Allein der ist schon wert. Allein der ist schon wert. Genau. Also das ist wirklich das Top-Produkt. Muss man wirklich, kann man wirklich empfehlen. Mhm. Ja, wirst du umsteigen? Ganz ehrlich gesagt, nein. Ich finde es mal interessant, als Alternative das mal zu probieren. Das ist, ist interessant. Ja, finde ich auch. Aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh mein Gott, es ist so lecker, ich habe mein Leben was verpasst und muss jetzt sowas nehmen. Nein. Das ist okay, also ich kann auch verstehen, dass es für Leute, die halt hier und da Probleme haben, eine Alternative gibt, die vielleicht auch hier und da ganz gut passt. Aber für mich, ja, ich weiß es nicht. Nee, wie gesagt, also für, ich hatte das ja mehr oder weniger zufällig im Haus, weil ich eben so in der anfänglichen Corona-Zeit ja da Läden unterstützen wollte. Und da gab es ja diese Kampagne, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich weiß auch nicht mehr. Du hattest mir die empfohlen. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß. Wo man so Sachen kaufen kann, die eben kurz vor oder kurz nach dem Verfalldatum sind, so als Paket. Genau. Und mit dieser Aktion eben die geschlossenen Läden. Genau. Unterstützen. Also die Clubindustrie. Genau, dann die Lebensmittel, da, genau, die zugemacht haben und so weiter. Ja. Das war. Der Lebensmittel hatte ja nicht zu. Ich meine, die Restaurants und Co. Genau. Könnte man mit unterstützen. Und dann habe ich das gemacht und dann bekam ich halt verschiedene Produkte, die ich normalerweise nicht gekauft hätte. Und da war eben die Erbsenmilch auch dabei und die war auch irgendwie gerade abgelaufen. Ich glaube, ziemlich genau an dem Tag, wo das kam. Und ich habe die dann, habe mir gedacht, gut, die kann ich jetzt nicht so lange aufbewahren. Mhm. Und habe dann gedacht, man weiß, was es ist. Ich probiere mal und dann merkte ich, schmeckte ganz gut. Und dann hatte ich halt die Idee mit dem Milchreis und das war gelungen. Ich hatte, wie gesagt, die gestern auch in der Hand. Die stand bei mir auch von dieser Box noch rum und die war quasi dann mittlerweile ein halbes Jahr abgelaufen. Dann dachte ich mir, naja, nimmst du jetzt mit zum Podcast. Ich weiß nicht, ob die noch gut ist. Ich weiß nicht, ob die überhaupt schmecken soll. Mhm. Da habe ich jetzt keine Referenz quasi dazu. Mhm. Und da habe ich die gestern Abend dann aufgemacht und habe mal probiert. Und ich fand, sie schmeckte gut. Habe ich mich dann noch dagegen entschieden, sie mitzunehmen, weil ich nicht wusste, ob die auch so schmeckt, wenn sie quasi frisch geöffnet ist. Aber jetzt, nachdem ich jetzt den Vergleich mit der wie heißt es, Vergleich habe, der ist ja quasi die gleiche Machart ist, schmeckt, hat die genauso geschmeckt. Also ich glaube, das hat einfach das halbe Jahr der einfach nichts ausgemacht. Das hat der nichts ausgemacht. Ich habe auch noch aus meinem Kauf von fast verdorbenen Lebensmitteln auch noch eine noch nicht geöffnete Packung Alt pro Hafer, aber mit Zucker. Mhm. Und die habe ich auch nicht mitgebracht, weil die nun auch schon seit Monaten über ist. Mhm. Und ich will mal gucken, ob sie noch gut ist, aber ich werde die wahrscheinlich auch wegschütten, weil mir die eh zu süß ist. Mhm. Und und weil ich denke, naja gut, das ist ja immer, man zahlt ja für diesen Warenkorb so eine feste Summe, weiß gar nicht, waren glaube ich 40 Euro und dann wird halt gesagt, oder 30 Euro und dass da aber für doppelt so viel Wert was drin ist oder so und da kann man auch mal was wegschmeißen. Mhm. Fast alles andere habe ich ja aufgebraucht, den Essig habe ich nicht aufgebraucht, der schon ewig überfällig ist, aber ja, Essig ist ja haltbar. Schlecht. Da wird er nicht schlecht. Der steht also noch in meinem Schrank, wenn ich mal Essig brauche. Aber das ist halt so normaler Essig. Also ich nutze schon mal gerne für den Salat Balsamico, aber so normaler Weinessig vielleicht mal zum Entkalken oder so. Ja, das ist nicht so was, was man, also ich wüsste nicht, wo ich mir den hinschütten sollte. Also für den Salat finde ich einfach Balsamico besser. Ja, klar. Ja? Schmacksintensiver. Ja, und dann habe ich sogar eine kleine Sammlung nochmal besondere Essigsorten, also aromatisierten Balsamico. Also Essig habe ich genug, da muss ich jetzt nicht den stinknormalen Weinessig nehmen. Den kann ich dann immer noch nehmen zum Entkalken. Das muss man ja in Berlin oft machen. Genau. Ja. Gut. Sehr interessant. Ja. Mal gucken. Warnung hast du ausgesprochen, Fett und das Ganze. Obwohl Milch mehr Fett enthält in der Regel. Also die waren ja jetzt bis auf einen, das ist nachher mal ein Zucker, einer von diesen Kakao-Drinks war heftiger als Milch, also 61 Kilokalorien, genau, Alpro Schokolade. Aber alle anderen haben ja weniger und zum Teil deutlich weniger Kalorien als Milch. Aber Fett ist trotzdem drin, also nicht vertun, Fett ist trotzdem drin. Und da muss man schon mal ein bisschen aufpassen, klar. Du schreibst laktosehaltige Milchprodukte? Nee, die sind ja alle nicht laktosehaltig. Nicht laktosehaltig. Ne? Und haben auch keine sind auch nicht laktosearm oder Laktoseersatzstoffe sind auch nicht drin, die ja abführend wirken. Also künstlicher Zucker, Lactulose ist abführend. Also gar nicht. Also gerade für Leute, die eben keine Laktose haben wollen, ist das natürlich der richtige Ausweg. Fett. Ja, Zucker. Genau. Fett und Zucker zum Teil. Nicht immer. Also genau, zuckerfreien ist natürlich kein Zucker und der Vorteil ist, es ist nicht mal Ersatz, also nicht mal Zuckerersatz drin und dennoch haben hier die Produkte, die zuckerfreien Produkte ein bisschen ja, so einen süßlichen Touch. Ja, das stimmt, ja. Also kann man sich auch nicht beklagen. Das ohne Zucker finde ich auch schon ganz gut. Ja. Genau, ich würde jetzt mal was übrig bleibt, mal verkochen bzw. verbacken. Mach das. Also du kannst das alles verbacken, wenn du willst. Also ich, so viel Liter kann ich jetzt nicht nehmen, muss auch auf jeden Fall auch was mitnehmen. Ich nehme was mit, ja. Und denn das, was du uns, glaube ich, gar nicht mehr, das schütten wir einfach weg. Also das Reißzeug können wir gleich nicht. Nee, das kannst du. Da habe ich keine. Ne? Und ehrlich gesagt, die süße Schokolade da von Alpro schmeckt ja auch noch nichts, nee. Außer Zucker. Ah, können wir auch wegschütten. Ja. Hier, das wird weggeschüttet. Und den Rest müssen wir halt irgendwie aufteilen. Genau. Wir wollen ja nichts vergeuden, aber was nun gar nicht geht, geht halt nicht. Das genau. Ist, und wie gesagt, Transport, da sehe ich hier große Schwierigkeiten. Ja, würde ich wiederum. Das kann man wirklich nur aufrecht transportieren. Das ist wirklich Mist. Mhm. Also, naja. Wir kriegen das schon irgendwie transportiert. Ja. Gut. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank genau. Fürs Dasein. Gerne mehr in die Kommentare. Wenn euch das noch interessiert. Wir sind dankbar. Oder auch Twitter oder auch Instagram, da sind wir ja auch. Da werde ich auch das Foto dazu veröffentlichen, dass man das sich auch alles ansehen kann, die Produkte. Und ja. Dann haben wir wieder bald eine neue Folge für euch. Dann ja. Dankeschön und bis bald. Ja, danke. Bis bald. Tschüss.